Guten Morgen an alle. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin etwas erstaunt über den vollen Hörsaal, aber das freut mich. Ich freue mich auch, viele wiederzusehen. Und ich sage willkommen zu dieser Vorlesung im Fach Philosophie, die aber auch für die Üblichkeiten des Faches Philosophie, das bekanntlich ein besonders neugieriges Fach ist und insofern auch ungewöhnliche Themen beforscht. Also auch für die Üblichkeiten dieses Faches widmet sich die Vorlesung in diesem Semester einem ungewöhnlichen Thema, wenn es nämlich um den Traum geht. Zur Wahl dieses auch für die Philosophie randständigen Gegenstandes zu einigen Vorüberlegungen und zu bestimmten Hintergedanken, die ich mit der Wahl des Themas Traum verbinde, möchte ich heute einiges sagen. Ebenso zum geplanten Aufbau der Vorlesung. Also jedenfalls in groben Zügen werde ich dazu heute eine Art Überblick geben. Und insgesamt versuche ich eine Einführung in dieses Thema. Von vornherein will ich dabei Ihre Aufmerksamkeit dafür schärfen, inwiefern tatsächlich unser Thema ungewöhnliche Züge hat. Es ist nicht einfach nur ein seltenes Thema, sondern es ist von seiner Beschaffenheit her ein ungewöhnliches Thema, auch für philosophische Verhältnisse. Denn es handelt sich ja doch um einen gänzlich flüchtigen, einen eigentlich ungreifbaren und in gewisser Weise gar nicht wissenschaftsfähigen Gegenstand bei dem Gegenstand Traum. Was ist das überhaupt, der Traum? In welchem Sinne gibt es Träume, den Traum? In welchem Sinne handelt es sich um einen überhaupt irgendwie einheitlichen, diskutierbaren, einigermaßen sozusagen geordneten Gegenstand? Können wir überhaupt so etwas wie ein Wissen von dem, was man so alltagseinfach Traum nennt, haben oder bilden? Kann man Träume erforschen? Und wie sähe wohl eine wissenschaftliche, also eine methodisch abgesicherte Rede über das Träumen aus? In welcher Sprache kann man über Träume reden? Und wie geht man überhaupt mit dem Mitteilbarkeitsproblem um? Gibt es da überhaupt sowas wie Mitteilbarkeit? Träume sind Schäume, sagt man. Wie es überhaupt über das Träumen viel, viel mehr poetisch-spielerische Aussagen gibt, als irgendwie wissenschaftsmächtige oder wissenschaftsfähige Aussagen oder Einsichten. Was also wäre der Traum, dieses eigenartige, schaumhafte Etwas, das man vielleicht sozusagen per se, per Definitionen, gar nicht mitteilen kann? Gibt es damit den Gegenstand unserer Vorlesung überhaupt? Diese Fragen umkreisen einen ersten Punkt, nämlich im Grunde das Problem, wie bin ich zum Thema dieser Vorlesung überhaupt gekommen und weswegen will ich tatsächlich den Traum hier mit vollem philosophischen Ernst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen. Sie sehen das, ich habe jetzt, also mache ich nicht immer, aber für heute mal so etwas einen Überblick gemacht, wie diese Einleitung verlaufen soll. Warum der Traum? Themenwahl, Sie werden merken, also jetzt nicht nur, warum findet Frau Gehring das Thema spannend, sondern was lässt sich auch an Sachhaltigem, an diesem Gegenstand identifizieren, was die Theorie reizen. Erster Aspekt. In der Geschichte der Denksysteme stellt der Traum, das muss man deutlich sagen, eine, wie gesagt, manifeste Nebensache oder eben nicht manifeste, also eine Nebensache, da die durch Nichtvorkommen, nicht behandelt werden, auffällt. Es gibt kaum Theorien des Traums. Und wenn man das Nachdenken über das Phänomen des Träumens vor sich ausbreitet, dann hat man auch einen in der Philosophie relativ seltenen Eindruck, man hat den Eindruck, dass die wenigen Aussagen und Theorien, die es zum Träumen gibt, mehr oder weniger unentschieden nebeneinander stehen. Und dass sich, was diese Aussagen angeht, auch historisch sehr wenig bewegt. Schon in der griechischen Antike gibt es verschiedene konkurrierende Erklärungen für die Tatsache, dass wir träumen und nicht vielmehr nicht. Etwa, das Träumen ist gesund, es ist eine Art Ausgleich, Dann das Träumen ist so etwas wie ein Nachklang vom Tage. Dann, es ist nicht unmöglich, und deswegen sind Träume interessant, dass Träume auch reale, vielleicht sogar visionäre Elemente enthalten. Oder auch, es ist schlicht eine Laune der Natur, dass wir träumen. Also sowas Barockes, Zusätzliches und hat gar keine Funktion. Diese Vermutungen stehen, wie gesagt, eigentlich seit wir überhaupt schriftliche Überlieferungen haben, nebeneinander. Und ich sage mal, auch moderne Erklärungen sehen diesen traditionellen Sichtweisen immer noch relativ ähnlich. Sie stehen auch irgendwie nebeneinander und es gibt, zumindest so auf den ersten Blick, wenig historische Entwicklung oder was man aus der Philosophie vielleicht auch gewöhnt sein könnte, so aufeinander aufbauende, fortschrittshafte rote Fäden, die sich durch die Geschichte ziehen. Ich sehe nun diese Lage, die zweifellos so ist, aus einer etwas anderen Perspektive. Ich denke, dieses statische Bild der Sache trügt in gewisser Weise. Das sieht man aber unter Umständen in Theorien nicht so auf den ersten Blick an, in der Theorielage. Und das ist etwas, was ich auch im Laufe der Vorlesung zeigen will. Also so statisch ist die Lage dann doch auch wieder nicht. Tatsächlich ist aber auch dieser ebenfalls richtige Eindruck, dass die Theorielage irgendwie stagniert oder jedenfalls sowas wie Fortschrittsvorstellungen und dergleichen da überhaupt nicht platziert werden können, das ist ein Eindruck, der uns hellhörig machen muss. Es fehlt offenbar in der Geschichte des Denkens an Aufmerksamkeit für das Thema. Es wandelt sich vielleicht ein bisschen so hier und da, wie diskutiert wird, aber es blieb im Ganzen sozusagen im Unklaren liegen. Traditionell gehört das Problem des Traums eher in lebenskundliche Handbücher und in die Ethik des guten Lebens. Das ist ein zweiter Befund. Also in Zusammenhängen, in denen man fragen kann, ist das Träumen gut oder schlecht? Was nützt es uns? Was sagt es mir? Wie gehe ich mit ihm um? Und das heißt, in Texten diesen Typs wird die Was-ist-Frage in der Regel nicht behandelt, sondern es ist sozusagen eher anwendungsbezogene, lebensbezogene Perspektive. Auch das macht es schwierig, dass wir so eine Art theoretischer Kontinuität hier ausmachen könnten. Es fehlt einfach an Texten, die das Phänomen in seiner ganzen Rätselhaftigkeit frontal in den Blick nehmen. In der Erkenntnistheorie der Neuzeit, da gibt es vielleicht auch Stellen, an die Sie denken, finden wir den Traum hin und wieder, etwa bei Descartes, auf den ich auch eingehen werde. Aber auch dann, wenn Sie hinsehen, werden wir ihn nur jeweils kurz erwähnt finden. Also da tauchen Was-ist-Fragen mal kurz auf, auch in einem erkenntnistheoretischen, also keineswegs ethischen oder lebenspraktischen Kontext. Aber sie werden eigentlich nur gestreift und der Traum dient als Beispiel für das, worum es der Philosophie gerade nicht zu gehen hat. Wenn wir uns das klar machen, der Traum, wenn er auftaucht, wird eigentlich als Gegenbeispiel, als Folie nur verwendet, dann können wir unsere Diagnose vielleicht sogar noch etwas schärfer stellen. Der Traum ist möglicherweise nicht nur einfach eine Nebensache, also etwas, das liegen geblieben ist in der Geschichte des Denkens, sondern er gehört im Grunde auf die Seite dessen, wogegen sich das Denken gerade wenden will. Der Traum ist sozusagen offensiv nicht von Interesse, denn er ist ein Bruder oder eine Schwester der Illusion, des fantastischen Scheins, des Irrtums. Er gehört damit aus Sicht gerade der theoretischen Philosophen zu derjenigen Sphäre, von denen sich der klare Gedanke gerade zu trennen hat und von der sich das Denken als Suche nach der wahren Sicht der Dinge abgrenzen muss, um selber als Denken überhaupt zu funktionieren. Das Grimmsche Wörterbuch führt das deutsche Wort Traum, denn auch unter anderem auf die indogermanische Sprachwurzel Drolf zurück, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, und diese bedeutet zu Schaden suchen, jemandem zu Schaden suchen, lügen, betrügen. Der Traum ist also trügerisch. Er gehört auf die Seite der Gefahren für die Wahrheit und der Gefahren für eine das Wahre, das Rechte und Gute erkennende Vernunft. Es ist also klar, weder wenn man das Phänomen Traum als bloße Nebensache ansieht, also der Erstbefund, es kommt einfach irgendwie nicht richtig vor, noch wenn man es etwa als gefahrvolles Trugbild, als Gegenbereich der Vernunft betrachtet und entsprechend perhorisiert, wird man sich intensiver mit Träumen befassen. Und genau das ist in der Tradition unseres Denkens passiert. Und es sind beide Komponenten im Spiel. Wir können uns das dann am Material näher anschauen. Es gibt dieses sozusagen naive Desinteresse und es gibt auch dieses aggressive Zurückweisen, eine Gegenfolie konstruieren und den Terminus Traum eigentlich sozusagen als Etikett verwenden, worin dann auch wenig deskriptives Potenzial steckt. Logisch. Dass die Tradition des europäischen Denkens eben dies getan hat, also sich einfach und seit der Antike sogar in zunehmendem Maße von der eigenartigen Erfahrung des Träumens abgewendet hat, das ist, würde ich nun sagen, sicher ein erster Grund, sich philosophisch mit dem Traum zu beschäftigen. Oder vielleicht sollte man genauer sagen, es ist ein Grund, sich nicht allein mit dem Traum, sondern eben, so habe ich das jetzt auch schon angelegt, mit dem ganzen Syndrom, also sozusagen mit dieser denkwürdigen Traumvergessenheit unserer Tradition, unserer Denktradition zu befassen. Wie steht es eigentlich um diese merkwürdige Lücke, um diese Nachtseite unseres Bewusstseins? Tatsächlich geht es ja um die Nachtseite im wahrsten Sinne des Wortes. Wir träumen zumeist nachts im Schlaf. Der Wiener Philosoph Walter Seiter hat daher nicht nur eine Vernachlässigung der Dimension der Traumerfahrung, sondern ein Fehlen überhaupt der Nacht, des Motivs der Nacht und des Schlafes in der Philosophie diagnostiziert. Und das ist in der Tat eine interessante Beobachtung. Wir sind ja gar nicht einfach, wie es die allermeisten Philosophien stillschweigend unterstellen, nur Bewusstseinswesen, sondern wir existieren abwechselnd bewusst und bewusstlos. Wir verbringen rein uhrenzeitlich gemessen nahezu die Hälfte unseres Daseins im Schlaf, meistens nachts und vielleicht auch träumend. Das ist immerhin ein bemerkenswerter Umstand. Schon von daher gelte es doch wohl, Schlaf, Nacht, das Träumen und insbesondere die Übergänge, wie kommen wir hinein in dieses Wachsein unseres Bewusstseins, das wir im Denken sozusagen recht selbstverständlich betätigen. Diese als für unser Weltverständnis und auch für die Philosophie für bedeutsame Phänomene zu erklären. Wie kommen wir eigentlich rein in diesen Bewusstseinshorizont, in dem wir dann unsere philosophischen Werkzeuge in Gang setzen? Und wie verlieren wir dieses Wachbewusstsein und wo hinein, wenn wir schlafen oder eben in dieser nächtlichen Welt über dieses Bewusstsein nicht verfügen? Walter Seiter hat für sich aus der Lage die Konsequenz gezogen, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Geschichte der Nacht. Relativ, also noch nicht altes Buch, so ein bisschen eine Sammlung, aber sehr interessant, also reizvoll, sagen wir mal so, kann ich empfehlen. In dem Buch untersucht er unter anderem die Art und Weise, in der es die Nacht eben nicht nur als Ensemble von physikalischen Merkmalen wie Dunkelheit und dergleichen, sondern als ein zum Beispiel Schlaf und Erlöschen von Bewusstsein bedeutendes Etwas für uns gibt. Seit wann, das ist eine Frage, die er beispielsweise stellt, seit wann gibt es dieses Physische, das wir Nacht nennen? Klingt etwas komisch, die Frage, aber sie ist beim zweiten Hindenken in der Tat eine interessante Frage. Seit wann benennen wir diesen Raum, dieses Physische und verstehen es als Physisches, indem wir uns befinden, und wenn ich jetzt sage Raum, ist das natürlich auch erkennbar eine Metapher. Also, seit wann und in welcher Form gibt es diese Nacht für uns? Wie weit reicht die Geschichte in der Nacht zurück? Welche sind die ältesten Spuren oder Monumente oder Dokumente für das Wirken der Nacht bei den Menschen? für das Wirken der Menschen in der Nacht oder vielleicht sogar gegen die Nacht? Das sind so Arbeitsfragen, die Seite aufwirft. Und es liegt auf der Hand, dass es sich bei solchen Fragen im Grunde um sehr raffinierte und sehr komplizierte Fragen handelt. Sie ziehen uns eigentlich fast alles, was für uns selbstverständlich ist, mit einem Schlag unter den Füßen weg. Und dergleichen, also solche Fragen, lassen sich nicht einfach beantworten, zum Beispiel durch eine Naturgeschichte der Nacht. Inwieweit ist die Nacht, also jetzt das, was wir als Nacht leben und behandeln, ein Naturphänomen? Da müsste man auch mal drüber nachdenken. Und jedenfalls kann man es nicht so ohne weiteres auf physikalische beispielsweise Parameter reduzieren. Und solche Fragen lassen sich auch nicht einfach beantworten durch eine Kulturgeschichte der Nacht. So in dem Sinne, dass es da einen Umgangsweise mit einem Etwas gibt. Das ist da. Und dann gibt es so Kulturen der Umgangsform damit. Dieses ganze Phänomen sitzt sozusagen dem, was unsere Erfahrung ist, immer schon im Rücken. Das andere, vermeintlich feststehende Äußere unserer Menschenerfahrung, das, was wir Natur nennen, und auch das ganz eigene, was wir für die menschengemachte Seite des Erfahrbaren halten und vielleicht Kultur nennen, sie sind im Nächtlichsein der Nacht untrennbar verbunden. Was den Traum nun angeht, ist dieses Problem, wie kann man zum Beispiel über die Nacht reden, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn im Traum ist es noch komplizierter. Wir sind ja nicht einfach bewusstlos, wie in der Dunkelheit des Nachtschlafs, sondern wir sind, wenn man so will, im Träumen irgendwie auf andere Weise wach. Jedenfalls geschieht da etwas. Und mehr oder weniger deutlich begegnet uns im Schlaf oder vielleicht auch im Moment des Aufwachens das Widerfahren ist einer Traumerfahrung, die mit dem Bewusstsein irgendwie doch verknüpfbar ist. Also jedenfalls in einer Form. Und sagen wir es ruhig offen, die bis zu einem gewissen Grade konkurriert mit dem, was wir so im Wachbewusstsein erleben und was wir für selbstverständlich nehmen. Es gibt jedenfalls da sozusagen auf der Schlafseite des Lebens ein Tor zu einem sehr anderen Quasi-Bewusstsein oder zu einer Art Gegenwelt, zu der Wachwelt, wie wir sie kennen, im Traum. Schon in der Antike, ich habe das angedeutet, dass in der griechischen und römischen Antike der Traum eigentlich eher ernster genommen wurde als in den christlich geprägten Epochen danach und erst recht im Rationalismus der frühen Neuzeit. Schon in der Antike also hat man dieses potenzielle Konkurrenzverhältnis von Traumbewusstsein und Wachbewusstsein, also Traumbewusstsein in Anführungsstrichen, und Wachbewusstsein erkannt. Wie kann man überhaupt wirklich sicher den Traum und den Nicht-Traum unterscheiden? Das ist in den spärlichen Zeugnissen der philosophischen Traumtheorie geradezu die klassische Frage und taucht schon ganz früh auf. Sehen sich nicht Traum und Wachbewusstsein im Prinzip auf gefährliche Weise gleich? Und es ist um die Unterscheidbarkeit nicht, wenn man das zu Ende denkt, relativ schlecht bestellt. So kommen etwa, also genau an dieser Frage entlang, kommen in Platons Dialog Theaetetos, Sokrates und sein Schüler Theaetetos in der Diskussion über die Frage, ob wirklich wahr das ist, was uns in der Wahrnehmung als wirklich wahr erscheint, an einem bestimmten Punkt überein. Also die beiden diskutieren. Und ihr Thema ist im Prinzip die Frage, wie weit Sinneswahrnehmung uns ein Kriterium für letzte Wahrheit bieten kann. Wenn Sie sich da unterhalten, eigentlich nicht kontrovers, diskutieren Sie, wie man argumentieren müsste gegenüber jemandem, der schon die bloße Sinneswahrnehmung für den Beweis des Wahren hält. Also es gibt sozusagen einen fiktiven Dritten, einen Empiristen oder wie auch immer wir den nennen wollen, über den sich Sokrates und Theaetetos unterhalten. Schon die bloße Sinneswahrnehmung als Beweis des Wahren zu nehmen, dagegen, gegen diesen Gedankenschluss, kann man den Traum zum Argument machen, meint Sokrates. Und jetzt zitiere ich, kurze Passage. Merkst du auch nicht, fragt Sokrates nämlich den Theaetetos, diesen Einwurf dagegen, gegen diesen Empiristen, besonders was Wachen und Schlafen betrifft? Theaetetos, welchen doch? Sokrates, den du, meine ich, oft gehört haben wirst. Wenn man nämlich die Frage aufwirft, was für ein Kennzeichen jemand wohl angeben könnte, wenn einer fragte, jetzt gleich, gegenwärtig, ob wir nicht schlafen und alles, was wir vorstellen, nur träumen oder ob wir wachen uns unterlegen. Theaetetos, und wahrlich, Sokrates, es ist sehr schwierig, durch was für Kennzeichen man es beantworten soll, beweisen soll. Denn es folgt ganz genau auf beiden Seiten dasselbe. Denn was wir jetzt gesprochen haben, könnten wir ebenso gut im Traume zu sprechen glauben. Und wenn wir im Traume über etwas zu sprechen meinen, so ist ganz wunderbar, wie ähnlich dieses jenem ist. Sokrates, du siehst also, dass das Bestreiten nicht schwer ist. Das Bestreiten gegenüber diesem Empiristen wiederum. Das Bestreiten nicht schwer ist, wenn sogar darüber gestritten werden kann, was Schlaf ist und was Wachen. Und da die Zeit des Schlafens der des Wachens ziemlich gleich ist und die Seele in jedem von diesen Zuständen behauptet, dass die ihr jedes Mal gegenwärtigen Vorstellungen auf alle Weise wahr sind, so behaupten wir eine gleiche Zeit hindurch einmal das eine, dann wieder, dass das andere wirklich ist und beharren beide Male fest auf unserer Meinung. Theaetetos, allerdings. Also, Ende des Zitats, typische Dialogstruktur, Sie erkennen das wieder, wobei Theaetetos eine relativ vergleichsweise aktive Rolle hat. Wir haben ja oft diese asymmetrischen Gesprächskonstellationen, Sokrates entfaltet und dann muss so ein Schüler hört zu und bestätigt und geht so gedanklich mit. Also die beiden sind sich einig, dieses Argument, ja, hier und jetzt ist man im Traum von der Wirklichkeit des Erfahrenen genauso überzeugt, wie man in der Wachwirklichkeit von der Wirklichkeit des Erfahrenen überzeugt ist, taugt, um jeden Empiristen sozusagen aus den Angeln zu heben mit seinem Ansatz und mit seinem wahrheitstheoretischen Basisargument. Mit Platon befinden wir uns im dritten vorchristlichen Jahrhundert. Machen wir einen riesigen historischen Sprung, so können wir recht Ähnliches wie jetzt in dieser zitierten Passage etwa bei Schopenhauer lesen, der 1818 in die Welt als Wille und Vorstellung nachdenkt über die Relativität der Kriterien zwischen Traum und Wachen. Also dieser Unterscheidungskriterien zwischen Traum und Wachen. Dass das wache Leben, Unterbrechungen inklusive, einen einzigen langen Zusammenhang bildet und das Träumen jeweils nur kurze Zusammenhänge, kann, so Schopenhauer, letztlich kein echtes Unterscheidungskriterium sein. Denn schließlich könnte dieses längere zusammenhängende Stück nur geträumt sein. Es gibt da zwar dieses Kriterium der Unterscheidung, den großen Zusammenhang auf der einen Seite und die vielen Zerteilten auf der anderen. Wir werden das häufiger wieder treffen, dann auch bei anderen Autoren. Aber, so Schopenhauer, Zitat, das allein sichere Kriterium zur Unterscheidung des Traumes von der Wirklichkeit ist in der Tat kein anderes als das ganz empirische des Erwachens, durch welches allerdings der Kausalzusammenhang zwischen den geträumten Begebenheiten und denen des wachen Lebens ausdrücklich und fühlbar abgebrochen wird. Also Sie merken, selbe Diagnose, und Schopenhauer bietet jetzt eine Art Lösung an. Er sagt, also wir können im Grunde nicht über den Zustand mit einem Kriterium Auskunft geben, aber wenn wir die Erfahrung des Erwachens machen, also diese Übergangserfahrung, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dann zu sagen, ja gut, das eben Verlassene, das war der Traum und jetzt erwache ich gerade hinein in eine Wirklichkeit. Allerdings fügt er sofort hinzu, Es gibt eigentlich zwischen dem einen und dem anderen keinen Kausalzusammenhang, also keinen wirklich logisch gangbaren Übergangsweg. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man in dem neuen wachen Zustand ist, über das Vergangene auch nicht wirklich mit derselben Sprache sprechen, wie dann in der Wachwirklichkeit, in die man eintritt. Wir kennen außerdem alle den Fall, dass das mit der Erfahrung des Erwachens als fühlbarem Abbrechen der Träume oder des Träumens gar nicht so eindeutig verläuft, weil uns nämlich der Traumeindruck sozusagen nicht loslässt. Irgendwie dieser Prozess übergängiger ist, als dass das einfach nur so ein Registerwechsel wäre und uns der Traum in gewisser Weise im Wachen noch nachschleicht oder verfolgt. So klar ist also alles längst nicht mit der Absetzbewegung unserer bewussten Weltwahrnehmung von dem so ganz unwichtigen oder auch trügerischen, unwirklichen, illusionären etc. Traum. Dies ist, wie gesagt, ein erster guter Grund, den Traum zum Thema einer philosophischen Vorlesung zu machen. Es gibt gute systematische Gründe, die Traumvergessenheit der europäischen Denktradition genau zu besichtigen, auch genauer hinzusehen, was die Phänomene angeht, die in dieser traumvergessenen Tradition im Grunde nicht wirklich untersucht sind. Und wir können davon ausgehen, dass womöglich die gesamte Denktradition, in der wir stecken, die Nachtseite ihrer selbst und die Übergängigkeiten Richtung Nicht-Wachbewusstsein gar nicht hinreichend betrachtet und geklärt wird. Wenn wir uns jetzt einig sind, dass die Philosophie nicht oder zu wenig über das Träumen nachdenkt, wie gesagt, ein erster Grund, sich mit dem Traum zu beschäftigen, aber sicher kein ausreichender Grund, um das Thema interessant zu finden. Vieles wird ja in der Geschichte durch die Überlieferung abgeblendet oder weggelassen und nicht alles ist schon deswegen besonders interessant, weil es weggelassen wurde. Wenngleich der Verdacht für unsere rationale Wissenschaftstradition sei, dass Träumen mit seiner Nähe zur Illusion und zur Täuschung vielleicht gar nicht nur unwichtig, sondern sogar gefährlich gewesen als Thema, uns schon hat aufmerken lassen. Also es ist möglicherweise nicht nur vergessen, sondern ausgegrenzt oder ausgeklammert. Das ist natürlich schon ein Reizpunkt. Aber dennoch, ich würde sagen, das pure weggelassen gewesen sein ist jetzt noch nicht unbedingt ein Grund dafür, dass man sich damit befassen soll. Man kann noch aus einem zweiten Grund der Philosophie das Thema Traum zumuten. Das ist jetzt hier 112. Als einen Sondergegenstand, der sie zu interessieren hat. Außerhalb der akademischen Diskurse nämlich, außerhalb der Theoriebildung und außerhalb der sozusagen hochkulturellen Pädagogik, hat die Menschen das Träumen nämlich unterschwellig immer sehr fasziniert. Der Umgang mit dem Träumen und auch Traumkunde und Traumdeutung sind stets unter unterschiedlichen Vorzeichen Teil alltagskultureller Praxis gewesen. Und man kann schon sagen, von der Antike bis heute sind die Menschen in unterschiedlicher Weise vielleicht, aber doch in gewisser Weise unablässig von der Traumerfahrung und auch von der rätselhaften Inhaltsseite der Träume fasziniert gewesen. Vielleicht kann man sogar sagen, die Faszinationskraft des Phänomens arbeitet in gewisser Weise der Vergessenheit entgegen, dieser von mir eben für die Theorie diagnostizierten Vergessenheit. Diese Faszinationskraft des Phänomens hat im Laufe der Geschichte eher zugenommen. In der Antike hatte das Träumen einen vergleichsweise handfesten Charakter. Wir werden uns das alles noch genauer ansehen. Ich deute das jetzt nur an. Aber es geht da recht handfest und direkt zu. Und man möchte fast sagen, physisch. Seit der christlichen Welt- und Verhaltensordnung im Mittelalter und dann in der Aufklärung im 18. Jahrhundert finden wir dann die Träume weitgehend in den Bereich des sogenannten Aberglaubens abgeschoben. Dennoch aber, und das ist bemerkenswert, halten sie sich dort. Man geht mit den Traumzeichen um, ganz praktisch, und man misst ihnen eine, wenn auch zunehmend unklare und von sozusagen theoriefähigen Ebenen auch irgendwie abgelöste Form von Bedeutsamkeit bei. und parallel zu dieser Verbannung des Traumes in die verpönte Sphäre des Aberglaubens hinein und der Alltagskulturen beginnt überdies ein zweites, nämlich die Karriere des Traumes in der Kunst und der Literatur. Wenn der Traum in der Moderne den Raum der wissenschaftlich begründbaren Realität verlassen hat, dann betritt er jedenfalls ungefähr gleichzeitig die Bühne der literarischen Fiktion. Und er bildet dort im Medium der Kunst, in der Gegenwelt der Literatur, als Traum, der von Kunst behandelt wird, als Thema, aber auch Form, mit der die Kunst spielt, eine Art Gegenwelt in der Gegenwelt. Also wenn man die Kunst als Gegenwelt bezeichnen würde, könnte man auch darüber diskutieren, sage ich jetzt mal so, dann ist der Traum als Objekt der Kunst sozusagen nochmal das Spiel mit einer Rückseite der Welt oder Gegenwelt, ein Spiel, das in der Kunst seinen Ort hat. Es gibt also zwar da einerseits in unserer Denktradition und auch in unserem heutigen Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnis das, was ich eben Traumvergessenheit genannt habe. Es gibt aber im Inneren der europäischen Denktradition auch noch etwas anderes. Man könnte sagen, eine Tradition der Neugierigen und eben doch gar nicht allein auf die Eindeutigkeit und Einfachheit der Wachvernunft ausgerichteten Gegenströmungen. Und diese Gegenströmungen reichen vielleicht sogar bis in die Randzonen der europäischen Wissenschaften hinein, immer auch wieder. Jedenfalls wird der Traum, wenn man genauer hinsieht, nicht einfach nur ignoriert, sondern eben in den besagten alltagskulturellen oder auch in den künstlerischen Feldern, man könnte sagen, auf je besondere Weise kultiviert. In dieser Weise wird der Traum zwar nicht in seinem Status oder in seinem Verhältnis zur Wirklichkeit befragt, also er wird nicht durchreflektiert und die Wahrheitsfähigkeit spielt jedenfalls nicht im selben Sinne wie in der Wissenschaft da eine Rolle, aber er wird geduldet, gepflegt, thematisiert, verwendet und ist sowas wie eine, man könnte sagen, eine vertraute Form der Irrationalität oder der Irrealität. Wir kennen dieses Vertrautsein in dieser Form alle. Kinder träumen, Verliebte träumen, mit 17 hat man noch Träume und danach dann zunehmend nicht mehr. Die Kunst träumt von einer besseren Welt und nimmt uns mit auf eine Traumreise in das Traumreich der Fiktion, etc. Also wenn Sie mal darauf achten, wie der Traum auf eine Weise auch wiederum omnipräsent ist, dann rückt dieses sozusagen, dieses Zuhandhaben des Traumes als vertraute Form der Irrealität in den Blick. Der Traum ist sozusagen das Nicht-Erwachsene in uns und gilt als vielleicht die schöne Form der Unvernunft. Freilich ist er dann natürlich immer schon vorweg auch definiert als das Unvernünftige per se. Und wenn ich jetzt gesagt habe, schöne Form der Unvernunft, gibt es da auf der anderen Seite auch den finsteren Widerpart der vergnügten Traumfantasie. Und auch das ist uns sozusagen durch unsere Kultur in einem großen Maße als selbstverständlicher Teil unserer Welt, wobei wir nicht recht sagen können, wessen Teil, welches Teils unserer Welt vertraut, nämlich den Albtraum. Den, aus dem man so schnell wie möglich wieder aufwachen möchte und von dem man froh ist, dass man immer drinnen kann, wo man dann froh ist, dass alles nur ein Traum war. In diesem dunklen Archetypus von Traumerfahrung scheint vielleicht sogar eher der vorhin in der Diskussion von Sokrates und Theaetetus schon angedeutete Möglichkeitshorizont auf, den der beschauliche Traum oder der Glückstraum nicht so vergleichbar bei sich führt, dass nämlich der Traum doch vielleicht von der Wirklichkeit gar nicht so weit entfernt ist, wie wir es normalerweise annehmen möchten. Dass vielmehr der ultimative Albtraum derjenige wäre, aus dem wir gar nicht mehr aufwachen können. Sodass dann die uns vertraute Welt gleichsam vom Albtraum verschlungen wird, erobert und wir in eine Art irrwitzige und bodenlose Fremde hineingezogen werden, in der unser Wirklichkeitsgefühl auf Dauer versagt. In der Literatur findet sich diese zutiefst bedrohliche Vorstellung eines Traumes, aus dem jemand nicht mehr aufwacht. Vielfältig variiert. In der Wissenschaft ist das kein Thema, aber es ist uns vertraut, eben in dieser anderen Sphäre von Thematisierung des Traums und auch erfahrungsrelevanter Thematisierung des Traums. Ein berühmtes, modernes Beispiel für die literarische Arbeit an diesem Albtraummotiv ist Die Verwandlung, eine Erzählung von Franz Kafka, in der der Ich-Erzähler, also einige werden Sie kennen, in der der Ich-Erzähler Gregor Samsa morgens aufwacht und sich offenkundig, wie ihm selbst erst allmählich klar wird, in einem Insektenkörper wiederfindet, im Bett. Als Gregor Samsa, so beginnt dieser Text von Kafka, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf einem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch. So geht das los. Sie sehen, wie hier direkt dieses Schopenhauersche Kriterium, wenn ich aufwache, also an dem Punkt des Aufwachens, kann ich die Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit zumindest für einen Moment lang klar erfahren, wie die hier genau unterlaufen wird. Ich wache auf, er wacht auf, es wird ganz klar berichtet. Als er aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich zu einem Ungeziefer verwandelt. Das Furchtbare an Kafkas Erzählung ist, dass das, was nur Traum sein kann, gerade kein Traum ist. Und der Leser, anders übrigens als Gregor Samsa selbst, der auf geradezu unerträgliche Weise schicksalsergeben reagiert in dieser Situation, der Leser wartet während des ganzen Verlaufs der quälend langen Erzählung vergeblich auf das erlösende Aufwachen. Man liest das und wartet sozusagen immer auf den Punkt, wo die Dinge wieder ins Lot geraten, dadurch, dass die Verwandlung doch entlarvt wird als bloß böser Traum. Stattdessen nimmt in der Erzählung die Wirklichkeit ihren unerbittlichen Lauf und der Verwandelte, Gregor Samsa, verendet irgendwann wie ein Insekt, ohne in der Wahrnehmung seiner Familie zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch wie ein Mensch betrachtet zu werden und wie ein Mensch zu sterben. Gerade die moderne und zeitgenössische Literatur und auch der moderne Film hält eine Fülle solcher Albtraumkonstellationen bereit. Und man könnte die interessante Frage aufwerfen, warum gerade die so wirklichkeitsgewisse und vernünftige Epoche der Moderne jene besondere Faszination in ihrer Kunst so hervorkehrt, die nicht nur vom Albtraum zeugt, sondern eben gerade von einer Situation ausgeht oder diese Situation entwirft, in der Traum und Wirklichkeit endgültig ineinander verschwimmen. Auch zu dieser Frage, also welche Eskalation steckt in modernen Formen mit dem Traum- und Albtraumthema umzugehen, wird hoffentlich die Vorlesung noch Stoff liefern. Ich halte für den Moment aber vor allem mal diesen Befund fest. Die Welt, unsere Tradition, unsere Denktradition, die den Traum einerseits ganz beiseite schiebt, ist andererseits in anderen Bereichen, Alltag, Kunst, unterschwellig, weiterhin permanent stark vom Traum, vom Träumen fasziniert und faszinierbar. Dies sollte, denke ich, ein zweiter Grund für die Philosophie sein, sich mit dem Thema Traum zu beschäftigen. Und natürlich auch diese Frage der Relation zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Gesten mit in den Blick nehmen. Ich nenne jetzt noch einen dritten Grund, neben der Traumvergessenheit unserer Denktradition und der anderswo, nämlich in Alltag und Kunst, gleichwohl fortbestehenden Faszination des Traums, weswegen es philosophisch auch noch ein spezifischeres Interesse am Traum geben kann. Dritter Punkt. Die Art und Weise, in der gerade in den letzten beiden uns nahen Jahrhunderten der Traum behandelt wird, lenkt nämlich den Blick auf eine wissenschaftsgeschichtliche Zäsur, die uns beschäftigen sollte. Eben sagte ich schon von der unterschwelligen Präsenz des Themas Traum in der Kunst, in der Literatur, teils auch der Religion, sind auch die Randbereiche der Wissenschaften betroffen. Und in der Tat verhält es sich so. Und da gibt es auch eine sozusagen Eskalationszone. Etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Traum plötzlich und auf relativ mächtige Art und Weise für die Wissenschaften der Moderne interessant geworden. Nehmen wir den allgemeinen und ich denke unbestreitbaren bisherigen Befund, der Traum wird rational nicht wirklich ernst genommen, als ein Hintergrund, so haben wir in der Tat vor diesem Hintergrund eine eigentümliche Beobachtung zu machen. Mit dem Aufkommen der empirischen Menschenwissenschaften, also der Erfahrungswissenschaften von Menschen, die samt und sonders etwa vor 180 bis 200 Jahren entstanden sind, im Gefolge des Aufkommens der Anthropologie, ist eine markante Verwissenschaftlichung, der vorher mehr oder weniger lediglich als irrational aus der Wissenschaft ausgeklammerten und der Erziehung oder der Medizin überlassenen Zwischenphänomene zu beobachten. Und zwar verschiedener Zwischenphänomene, zu denen der Traum gehört. Ich meine Bereiche, Phänomene wie den Schlaf, den Rausch, den Wahn, die Angst, das Vergessen. Wissenschaften wie die Psychologie, die Soziologie, die Ethnologie etc. begeben sich in dieser Zeit, 19. bis 20. Jahrhundert, ausdrücklich nun auch auf die Spuren des Verborgenen in unserer Kultur und genauer eben auch auf die Spuren des, in dieser Zeit, so wird es eben dann auch thematisiert, des Inneren des Menschen, indem man dieses Verborgene vermutet. Dann plötzlich sind es eben nicht mehr nur die Errungenschaften, die rationalen Errungenschaften, ich sage mal unserer Wachheitstradition, die interessieren, als vielmehr auch die untergründig, gar nicht so klar durchschaubare und vielleicht auch nur halbwirkliche Seite des Menschen und seines Bewusstseins. Ein Stück Vorgeschichte dieses neuen Interesses verdankt sich der Bewegung der Romantik. Und das ist nicht zuletzt eine literarisch-künstlerisch orientierte Bewegung gewesen. Wir werden uns das näher ansehen. Die Romantik weckt auch in der Philosophie so etwas wie einen neuen Sinn für die Zwischenreiche und die Schattenreiche der alles aufklärenden kantischen Vernunft, die zu dieser Zeit dominierte. Vor diesem Hintergrund, allerdings dann nicht mehr mit romantischem, sondern mit zunehmend sehr nüchternem wirklichkeitswissenschaftlichen Blick und auch ausgerüstet mit messenden und medizintechnischen Verfahren, begannen dann im 19. Jahrhundert auch die Sozialwissenschaft und die Psychologie, das Dunkel unseres kulturellen Alltags, das Irrationale, das Unheimliche und das Abgründige im Menschen zu erforschen und sein denkendes Bewusstsein, ja, man kann darüber streiten, also nicht, vielleicht nicht wirklich zu relativieren, es aber doch neu zu begreifen, neu zu untersuchen, auch als ein stets relativ wirklichkeitsmächtiges Bewusstsein. Die spezifische Stoßrichtung dieser entstehenden Empirien der Grenzerfahrung und der Zwischenzustände zeigt sich nun, denke ich, ganz besonders schön an unserem Thema Traum. In der Psychologie und Psychiatrie und dann in der Psychoanalyse formt sich eine regelrechte und sehr spezielle Wissenschaft des Traumes heraus. Das muss man sich klar machen. Vor dem Hintergrund, was ich beschrieben habe, entsteht tatsächlich an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Traumwissenschaft. Inzwischen, also heute, gibt es auch so etwas wie experimentelle Traumforschung, die mit verhaltenspsychologischen und hirnphysiologischen Messungen des Traums sozusagen dem Traumphänomen zu Leibe rückt, also genau genommen vor allem das Schlafen untersucht, würde ich sagen. Das gilt es auch näher zu betrachten, was diese Leute machen. Und es gibt da auch eigene, also sozusagen ganz wissenschaftliche Modellierungen, mit denen diese Disziplinen arbeiten, die sich für diesen Gegenstand interessieren. Es gibt da zum Beispiel eben die Ausgangsannahme davon, dass es gesundes und krankes Schlafen gibt. Und da kehrt auch diese schon mal für die Antike kurz erwähnte Grundthese wieder, dass das Träumen eine, wenn gleich noch nicht ganz geklärte, körperlich heilsame Funktion hat. Die Weisheit der Träume lautet dann beispielsweise eine Überschrift in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift wie Psychologie heute. Also da gibt es auch einiges zu lesen, das sich aber eben auf wissenschaftliche Füße stellt mit dem Diskurs, der da geführt wird. Wie solche neuen, modernen Traumwissenschaften beschaffen sind und wie ihre Entstehung zu verstehen ist, es sind ja eben, sie wollen Wissenschaften sein, was solche Wissenschaften für unsere eigene Gegenwart bedeuten, das ist also eine dritte Fragestellung, die ich am Thema Traum verfolgen möchte und ein Grund, den Traum zum Thema dieser Folge zu machen. Am Umgang mit dem Traum kommen wir der zeitgenössischen Verwissenschaftlichung, vorher nicht verwissenschaftlich, der Sphären unseres So-Seins und unserer Erfahrung auf die Spur. Besser noch als die Psychologie, weil klüger als die Psychologie, finden wir diese neue wissenschaftliche Realität des Traums theoretisch ausbuchstabiert und sehr weit gedanklich vorangetrieben in Sigmund Freuds Schriften. Sein Buch über die Traumdeutung erschien zur Jahrhundertwende, im Jahr 1900. Und zweifellos markiert gerade diese Schrift auf eine Weise, die noch näher zu klären sein wird, einen extrem wichtigen Einschnitt. Nicht nur in der Geschichte der Traumtheorien, sondern eben auch in dieser schon angedeuteten Frage nach dem untergründigen Zusammenhang zwischen dieser Tagseite der Vernunft und ihrer Nachtseite, also unserem Rationalitätsverständnis, dann zweitens einer unterschwellig eben doch noch außerwissenschaftlich bedeutsamen Wirklichkeit jedes unwirklichen Phänomens Traum und dann als drittes diesem neu entstehenden wissenschaftlichen Interesse. Also Freud wird im Rahmen der Vorlesung auch als Kipppunkt, den er darstellt, genau inspiziert werden müssen. Aber mit unter diesen drei Aspekten. Es ist freilich nicht allein, das betone ich jetzt nochmal, der Traum, an dem sich dieser dritte Punkt, also die Verwissenschaftlichung des Unwirklichen, sagen wir mal, und damit der dritte Grund des Interesses am Gegenstand festmacht. Es zeigt sich, denke ich, hier am Traum ein vermutlich sehr viel umfassenderer Prozess. Nämlich, es zeigt sich an ihm beispielhaft, wie ein empirisch forschendes wissenschaftliches Interesse an der Kehrseite einer Vernunft entsteht und paradoxerweise auch im Rahmen einer Vernunfttradition, die diese Kehrseite ihrer selbst zuvor einfach ignoriert hat. Dass es sich um einen sehr viel umfassenderen Prozess handelt, wie gesagt, kann man daran sehen, dass es eine ganze Fülle von vergleichbar changierenden Latenzphänomenen gibt, die neben dem Traum im 19. Jahrhundert zum Thema gemacht wurden und durch empirische Forschung wie auch dann durch technische und politische Kontrolle handhabbar gemacht wurden. Man experimentierte, auch das interessiert mich und da würde ich gerne mindestens einen Vorlesung drauf verwenden, also sozusagen der praktischen Seite dieser theoretischen Umsteuerung, die man mal grob sagen könnte, Verwissenschaftlichung oder empirisch in Angriff nehmen des Traums und anderer Phänomene. Man experimentierte in dieser Zeit mit dem Magnetismus, mit dem Mesmerismus, mit der Hypnose. Man entdeckte die Sucht, man entdeckte die Hörigkeit, die Hysterie und überhaupt ganz neu einen tief im Individuum vermuteten Trieb namens Sexualität. Oder auch eine dazugehörige neue Tiefenenergie sozusagen namens Libido. Kurz, in dieser ganzen Zeit entdeckte und behandelte, machte man handhabbar eine Fülle von Formen einer, wie es bis dahin geschienen hatte, nicht vorhandenen oder, wie man dann sagte, anormalen Realität. Und man erfand übrigens auch eine Fülle von dazugehörigen neuen sozialen Institutionen und Sozialtechniken. In den Gefängnissen die Besserungsstrafe, in den Irrenanstalten die normalisierende Therapie, in den Familien die frühkindlich psychologisch orientierte Erziehung. Für die Front und für die Fabriken eine pharmakologische Kontrolle der Leistungsfähigkeit des je Einzelnen und eine Kontrolle der Angst durch Pharmaka. Und man erfand eben auch die Beherrschung der Träume. Bis zu einem gewissen Grad. Also immerhin den sozusagen kundigen, wissenschaftlich gestützten, sagen wir mal, seelentechnischen Umgang mit ihm. Letzteres im Sinne eines Zugangs zum behandelbaren Unbewussten unserer Wünsche und zur vermeintlichen Quelle unserer gesellschaftlich zu bändigenden potenziellen Nicht-Normalität, die sozusagen in uns drin steckt und droht. Und über den Traum kann man sozusagen durchgreifen auf diese unbewusste Dimension. Ja, diese Arbeitsfrage, also was passiert in dem Moment eigentlich, in dem sich die Wissenschaft plötzlich mit voller Wucht und ausdrücklich dann doch auch wieder dem von ihr zuvor nie ernst genommenen Traum zuwendet. Diese Arbeitsfrage interessiert mich besonders nachdrücklich und sie gab unter den drei genannten Gründen vielleicht den allerletzten Ausschlag, jetzt in diesem Semester über dieses Thema die Vorlesung zu halten. Wenn Sie so wollen, regt sich die Vorlesung gerade mit diesem dritten Grund für die Themenwahl an relativ aktuellen und ich denke auch weitgehend offenen Forschungsfragen entlang. Wir wandeln sozusagen ein Stück weit auf den Faden meiner eigenen Forschungsneugier. Ich hoffe, das schadet nicht. Aber es ist ein Grund dafür, dass wir relativ wenig sicheres Gelände haben, wie man also methodisch und theoretisch vorgehen kann mit so einer Vorlesung. Man kann diese Neugier, ich fasse das nochmal zusammen, etwa in die folgende Frage fassen, diesen Punkt 113. In einer an sich traumvergessenen Tradition ist der Traum seit dem 19. Jahrhundert und bis heute plötzlich auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich im Umfeld der empirischen Aufklärung der objektiven Grenzen und bestimmter bewusstseinsmäßiger Grauzonen unserer Wirklichkeit, en vogue. Der Traum ist angesagt. Warum ist das so? Was hat es damit auf sich? Ja, wenn Sie genau hinhören, dann merken Sie, dass sich mit den drei Gründen, warum in diesem Wintersemester vom Traum die Rede sein soll, sich eigentlich, während ich jetzt spreche, das Thema verlagert hat. Denn eigentlich ist ja nicht oder nicht mehr allein der Traum das Thema, wenn man ihn so angeht. Wenn es nämlich erstens darum geht, dass der Traum in der Geschichte der Denksysteme so eine merkwürdig unterbelichtete, vielleicht sogar eine abgedrängte, eine ausgeblendete Dimension darstellt, wenn es zweitens darum geht, dass es da in den weniger hoch angesehenen Bereichen der europäischen Überlieferung gleichwohl eine inoffizielle, eine gleichsam wilde, ins Abseits von Aberglauben oder literarischer Fiktion verwiesene Geschichte des Traumthemas oder des Traumwissens gibt, und wenn es drittens da in der Moderne jenes eigentümliche Neue, zwar für die Philosophie eher randständige, aber doch irritierende und womöglich bedeutsame wissenschaftliche Interesse am Phänomen Traum gibt, mit dem Ziel sozusagen die empirische Wirklichkeit des Traumes zu ergründen. Wenn das alles so ist, dann hat es eigentlich gar keinen Sinn, nach dem Traum als solchen zu fragen. Und nur nach ihm. Denn was uns eigentlich interessieren muss, ist das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit zueinander. Denn offensichtlich gehört ein Wirklichkeitsverständnis von dem her gesehen, der Traum nur einen Traum darstellt und von dem her als ein Traum einem eben das erscheint, was ein Traum eben ist, zum Begriff des Traums hinzu. Verschieben wir also das Thema der Vorlesung. Sie heißt nach wie vor der Traum, aber ihr eigentlicher Gegenstand sind die Bedingungen, unter denen etwas als Traum gilt und als Traum von etwas, das nicht Traum heißt und sein kann oder darf, unterschieden wird. Man kann diese Frage nach der Differenz von Traum und Wirklichkeit verschieden wenden. Welches Traumverständnis bringt welche Wirklichkeit? hervor. Oder vielleicht dank welcher Vorstellung von dem, was Träume sind und was der Stellenwert von Träumen ist, kann sich welches Wirklichkeitsverständnis etablieren. Fassen wir sie also möglichst genau und vergessen wir auch die historische Rückfrage nicht, von der die Philosophie lebt. Sie haben das schon gemerkt. Ich arbeite im Grunde vergleichend und nicht zuletzt historisch vergleichend. Dann lautet die Arbeitsfrage dieser Vorlesung nicht nur, was ist der Traum, wie verstehen wir das Phänomen Traum, sondern eben, wie sieht die Geschichte dessen aus, was den Traum von der Wirklichkeit trennt? Und letztlich, was hat es eigentlich mit dem, was wir Wirklichkeit nennen, auf sich? Ich denke, das Thema Traum gewinnt genau, wenn man so weit geht, seine volle philosophische Bedeutung. Wenn man nämlich mitdenkt, dass der Traum gleichsam ein heißer Punkt ist, eine heiße Stelle bildet für die Frage nach dem unterschwellig bedeutsamen Phänomen Grenze der Wirklichkeit, Wirklichkeitsgrenze. Wie sehen die Grenzen unserer Wirklichkeit aus? Und was können wir möglicherweise über ihre unterschwelligen Veränderungen im Laufe der Geschichte, aber auch im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte und dort zumal, lernen? Diese Frage, man könnte auch sagen, die Frage nach einer Geschichte der Wirklichkeit, möchte ich im Sinne eines letzten und sehr abstrakten Fluchtpunkts der Vorlesung sozusagen mit untersuchen, am Leitfaden des Traums. Sich auf die Spuren einer Geschichte der Wirklichkeit zu setzen. Also wenn Sie sich klar machen, was das heißt, handelt es sich um einen sehr abenteuerlichen Gedanken. Es heißt nämlich, nicht nur davon nicht mehr länger auszugehen, also nicht nur davon auszugehen, dass sich historische Wirklichkeiten wandeln. So in dem Sinne, dass wir sagen, im Mittelalter gab es eine andere Wirklichkeit, als es dann in der Frühneuzeit gab und dann war das in der Romantik nochmal eine andere Wirklichkeit und heute haben wir noch eine andere Wirklichkeit. Sondern sich auf die Spur in einer Geschichte der Wirklichkeit zu setzen, heißt, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Form Wirklichkeit, so wie wir sie kennen, als Form eine Geschichte hat. Und vielleicht hat es ja noch nicht einmal immer so etwas Eindeutiges und Kompaktes und vom Traum oder Rausch oder Wahn oder anderem klar abgetrenntes namens Wirklichkeit gegeben. Vielleicht ist also die ganze Form geworden. Diese etwas schwindelerregende Perspektive, wohlgemerkt, mich interessiert sie als wissenschaftliche Perspektive, jetzt nicht unter irgendwelchen psychedelischen Vorzeichen. Diese Perspektive zu wagen, scheint mir erstens ein genuin philosophisches Unternehmen zu sein und es scheint mir ein guter und sehr, sehr grundsätzlicher Grund für eine Vorlesung über den Traum zu sein. Deswegen möchte ich sozusagen programmatisch sagen, wir machen letztlich unter der Überschrift der Traum die Differenz zum Thema. Und nicht nur ihre eine Seite, Traum, sondern eben auch ihre andere Seite, wenn es denn überhaupt eine sozusagen klare zweiseitige Differenz ist. Wir lernen dann einerseits etwas über den Traum, andererseits aber auch über seinen Gegenspieler, die Wirklichkeit als Ordnung der Gewissheit, der Eindeutigkeit, der Ernsthaft der Realität und die Form, die wir da sozusagen Gegenspieler nennen. Auch diese Relation Spieler-Gegenspieler könnte ihrerseits alles andere als selbstverständlich sein. Entscheiden wir uns also in der beschriebenen Weise, den Traum gegen die Tradition wissenschaftlich illusionsfreier Wahrheit und auch jenseits seiner literarischen oder alltagskulturellen Unverbindlichkeit neu zu betrachten und ernst zu nehmen. Und natürlich dies auch jenseits dieser sozusagen menschenwissenschaftlichen Empirie, die mit dem 19. Jahrhundert einsetzt. Gerade in seiner merkwürdigen, unterschwelligen und sich im Laufe der Epochen wandelnden Präsenz könnte der Traum eine Art Prüfstein sein, vielleicht sogar eine Art Indiz, das uns auf die Spuren gewisser unselbstverständlicher Vorentscheidungen führt, die zur Tagseite unseres Denkens hinzugehören. Eben weil dieses Denken sich selbst gleichsam permanent gegen so etwas wie Träumen zum Beispiel entwirft. und auch gegen die bloße Träumerei, das bloß unwirkliche Illusionäre sozusagen mit seinen eigenen Waffen dann zu Felde zieht. Nicht obwohl der Traum ein eigentlich abgelegenes Thema ist, sondern gerade als ein weggeschobener, als ein marginalisierter Gegenstand, der auf eine allzu selbstverständlich in Anspruch genommene Differenz verweist, wird der Traum damit philosophisch wirklich interessant. Wenn ich das so, also diese Perspektive vorschlage, heißt das, wir müssen sozusagen permanent um die Ecke denken, eigentlich um ziemlich viele Ecken, aber eben um eine vor allem, nicht etwa, weil das Träumen eigentlich von Rechts wegen viel wichtiger wäre, als wir es in unserer Tradition nehmen, ist der Traum so interessant, sondern weil er tatsächlich so unwichtig ist und wir uns für die Bewegung interessieren sollten, die den Traum als etwas bloß Imaginäres oder einfach irgendwie vermittelt auf Wirklichkeit bezogenes beiseite stellt. Und wir sollten uns interessieren für das, was durch diese Bewegung entsteht. Was ist sozusagen das Resultat? Was leistet diese Bewegung? Womöglich ist genau diese Beiseitestellung des Traumes an der Herstellung und Absicherung von Wirklichkeit beteiligt. Dies ist die Fährte, auf die ich mich mit der Vorlesung begeben will und mit Ihnen gemeinsam. Was verrät uns der Umgang mit dem Traum über das europäische Wirklichkeitsverständnis? Oder eben noch genauer einmal, was verrät uns die Geschichte der Abgrenzung des Traumes über die Geschichte der Entstehung dieser eigentümlichen europäischen Gewissheitsform namens Wirklichkeit? Kurz jetzt zum Plan meiner Vorlesung. Das Projekt einerseits nach dem Traum zu fragen, andererseits aber nach dem Traum in seinem Verhältnis zu einer Wirklichkeit, die in ihrer Form näher zu bestimmen wäre und möglicherweise von ihrer Abgrenzung vom Traum lebt, erfordert eine behutsame Methodik. Auch diese Notwendigkeit mit den vielen Ecken, um die man gucken muss. Es wird also nicht ganz einfach sein, bei klarem Verstand zu bleiben bei diesem Thema. Denn es ist sozusagen heikel und es wäre auch ein gewisser Selbstwiderspruch, wenn wir also sozusagen aus dem Sessel einer gesättigten wissenschaftlichen Vernunft das jetzt sozusagen erklären könnten. Wir würden dann in gewisser Weise von vornherein unsere Frage verfehlen. Wie also vorgehen? In Sachen Traum gilt es sich ein Phänomen zu nähern, das einerseits immer eine Bedeutung hat. Ich habe das schon angedeutet, es gibt historisch eigentlich, also die frühesten Quellen sind schon irgendwie befasst, auch unter anderem mit dem Thema Traum. Andererseits sind es unterschiedliche Aussagen und sie sind so unterschiedlich, dass wir auch immer wieder sehen müssen, dass wir in den Aussagen auch so etwas wie das So-Sein des Phänomens Hinweise finden. Aber nicht nur, dass das überhaupt und das Was des Träumens sind verschwommene Rätsel, sondern auch die Thematisierungsform des Traumes sind paradox. Und das müssen wir mit in Rechnung stellen, wenn wir hier uns mit Traumtheorien dann beschäftigen. Wir können ja nur im Nachhinein und unter großen Schwierigkeiten sowohl über Träume als auch über Traumtheorien reden. Eigentlich ist es daher sehr schwierig, mehr in den Händen zu halten, wenn wir mit Texten arbeiten, die vom Traum sprechen, als Aussagen über die Grenze zum Traum. Wir können keine direkte Phänologie des Phänomens betreiben und deswegen müssen wir in der Philosophie uns von vornherein dazu bekennen, nicht sozusagen als einfache Wirklichkeitswissenschaft zu operieren. Wir werden jetzt uns auch nicht unsere Träume erzählen oder dergleichen, um auf diese Weise unseren Gegenstand in den Griff zu bekommen. Und die Philosophie ist auch keine experimentierende Wissenschaft. Wie könnte sie das sein, wenn sie diese Wirklichkeitslinie, von der die Konstruktion des Experiments erlebt, dass man nämlich klar sagen kann, was wirklich ist, gerade befragen will? Also auch die Methode des Experiments ist im wissenschaftlichen Sinne eigentlich aus den Angeln gehoben, wenn es um Wirklichkeitsfragen geht. Wir können Wahrheitsfragen mit Experimenten klären, aber Wirklichkeitsfragen eigentlich nicht. Das heißt, es bleibt nichts für diese Vorlesung, als, ich würde sagen, philosophisch vorzugehen, und das heißt, im Medium des Begrifflichen zu arbeiten oder auch des Diskursiven und analysierend und vergleichend zu operieren. Wir betrachten es also Aussagen über das Träumen und in aller Vorsicht kann man das sagen, weil wie gesagt, das ist nicht alles immer die etablierte Spitzenlinie von wissenschaftlicher Theoriebildung. Wir betrachten unterschiedliche Traumtheorien oder Auffassungen oder Aussagen zum Traum. Wir haben es jedenfalls in Teilen, wie es in der Philosophie als einer lesenden Wissenschaft immer der Fall sein muss, also mit Texten zu tun. Wie das jetzt organisieren? Ich habe schon gesagt, die Tradition ist nicht üppig, was das Thema angeht. Und da ich auch denke, es ist interessant, es zu strukturieren, auch historisch, und dieser Punkt 19. Jahrhundert, glaube ich, bestimmten Fokus bildet, oder die Schwelle vom 19. zum 20., der sehr relevant ist, auch für die Frage nach unserer eigenen Wirklichkeit, die natürlich von all dem irgendwie infiltriert ist, aber insbesondere diese aktuelle Verwissenschaftlichung steckt in unserem eigenen Wirklichkeitsverständnis drin. Deswegen werde ich also lückenhaft vorgehen. Keinesfalls eine historische Vollständigkeit oder irgendwas in dieser Richtung suggerieren, sondern in groben Sprüngen und, naja, also auch nur begrenzt durch von expliziten Rechtfertigungen begleitet, durch das Thema hüpfen. Das ist jetzt nicht so gedacht, dass wirklich jede Ziffer genau eine Vorlesungssitzung bezeichnet. Es ist eine Auflistung von eines Maximalprogramms, auch etwas im Stil einer chinesischen Enzyklopädie zusammengeschrieben. Also das sind Stichwörter. Und Sie sehen an dieser Liste, ohne besondere Kennzeichnung kommen da ein paar Namen vor. Es gibt einige zentrale Quellen oder Quellen, die ich für zentral halte und deswegen hier in den Mittelpunkt rücke. Aristoteles natürlich zum Beispiel für die Antike, aber auch für die spätere Antike, das Traumbuch des Artemidor, ein extrem wichtiges Werk, was den Umgang, die Deutungspraxis auch, oder ja, wir würden sagen, Deutungspraxis mit den eigenen Träumen angeht. Dann gibt es einige Aufklärungsphilosophen, Kant, Descartes, der Bruchpunkt Romantik und dann einen relativ ausführlichen Block zu Freud. Und danach habe ich einiges vor, was, das ist dieser Exkurs Sozialtechniken, Rausch, Hypnose, Pharmaka, also was in das unmittelbare Umfeld der freudschen Traumwissenschaft gehört. Und zwar nicht nur so als sozialer Hintergrund, sondern Freud selbst hat dann auf mehreren Ebenen gearbeitet und eben auch diese technischen Zugriffe untersucht und in Teilen auch in seine Konzeption einer psychoanalytischen Kur eingebaut. Und dann gibt es einige aktuellere Autoren, mit denen ich in dem letzten Drittel so ungefähr arbeite. Ich versuche jeweils an Texten entlang, es gibt auch viel, also sagen wir mal Einladungen, sich irgendwie zu verlieren in diesem und jenem, an wunderbaren Lektürefunden. Also wenn Sie einmal anfangen, zu dem Thema wach zu lesen, dann lässt es Sie nicht mehr los. Das habe ich jetzt hier nicht aufgelistet. Das wird also irgendwie bei Herspielen mit zur Sprache kommen. Ich werde aber, und das möchte ich nochmal wiederholen, im Blick jetzt auf unsere Fragestellung nach der Differenz, ich werde jeweils an den einzelnen Texten versuchen, mehrere Fragen zugleich wach zu halten und an diese Texte zu richten und an diesen Texten auch Antworten zu erproben, die diese Texte, so wie sie sind, anbieten. Nicht so mit 1, 2, 3, aber ich nenne es jetzt mal so etwas durchgegliedert. Wir müssten eigentlich in jedem Kontext fragen, wie werden in einer Theorie Träume erklärt? Wie haben wir uns gemäß dieser Theorie das Traumsein des Traums vorzustellen? Zweitens, was haben Traumphänomene für eine Bedeutung? Was können oder sollen den jeweiligen Autoren zufolge Träume sagen? Drittens, was haben Träume, und das ist nicht ganz die gleiche Frage wie die Frage nach der Bedeutung, was haben Träume für die jeweilige Theorie oder aus der Sicht der jeweiligen Theorie für einen praktischen Wert, für einen realen Wert? Viertens, wie steht es in der Welt aus der Sicht einer bestimmten Traumtheorie oder eines Arguments zum Thema Traum um dasjenige, was nicht Traum ist? Wie modelliert eine Aussage über die Form Traum direkt oder indirekt eine Form Wirklichkeit sein? Oder wirklich sein? Fünftens, verrät ein bestimmtes Traumverständnis ein bestimmtes Verständnis von der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit? Und inwiefern handelt es sich hierbei um eine Differenz von dem Typ Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit, den wir kennen und der uns selbstverständlich ist? Zu diesen Arbeitsfragen sage ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich werde die auch nicht jeweils immer so explizit aufrufen. Aber das soll sozusagen in jeder Sitzung dann auch im Spiel bleiben. Diese Multidimensionalität, und Sie merken, die Problemlage steigert sich. Mit jeder dieser Frage wird es sozusagen komplexer. Und diesen von so einem multiperspektivischen Blick geprägten Zugang möchte ich durchhalten. Und ich bitte Sie, wenn Sie da irgendwann den Faden verlieren oder es irgendwie brüchig ist vom Übergang oder so, an sich lese ich immer durch. Ja? Aber Sie können einzelne Fragen stellen. Also so nach dem Motto, Moment, also hier habe ich jetzt gerade Rauschen. Wie sind Sie jetzt da irgendwie übergegangen oder so? Fragen Sie, es kann sein, dass von dieser multiperspektivischen Arbeit her tatsächlich es manchmal mit den Schritten etwas schnell geht. Jetzt betone ich zum Abschluss noch einmal, sinnvollerweise denke ich, worum es nach allem von mir jetzt einführend zum Thema Traum, so wie es hier gewendet werden soll, gesagt, in der Vorlesung inhaltlich und auch methodisch nicht gehen soll. Was ist also die Spezifik unseres Herangehens und cum granusales, ich will jetzt nicht die ganze Disziplin vereinen, aber eine Spezifik für das philosophische Herangehen. Wir wählen erstens einen entschieden anderen Blickwinkel auf das Problem Traum als etwa die deskriptive Psychologie, für die nämlich der Traum eine Sorte von innerer Realität, eine Art innerpsychischer Wirklichkeit darstellt, die man mittels verschiedener Methoden objektivieren kann. Wir wählen zweitens auch einen ganz anderen Zugang als etwa die psychologische Therapie oder psychoanalytische Therapie oder die Medizin. Die fragt, welche Formen des Träumens gesund bzw. normal sind oder normal genug und welche eben nicht, um sie dann gegebenenfalls zu behandeln. Diejenigen, die etwas Ungesundes oder Krankes verraten oder dazugehören. Uns interessiert drittens auch nicht primär die Physiologie des Gehirns oder etwa das, was ein neurologischer Schlafforscher über das Träumen sagen würde. Auch die Ergebnisse neurophysiologischer Forschung, also wir gucken uns das an, aber auch diese Ergebnisse gehören aus Sicht der Philosophie vielmehr in die Reihe der Traumtheorien beziehungsweise in die Reihe der Verfahren, ein Etwas als Traum von einem anderen Etwas, das nicht Traum wäre, zu unterscheiden. Wobei auch in diesem Fall, also Neurophysiologen verwenden viel Geräte, um diesen Unterschied zu bewerkstelligen, sie verwenden weniger Theorie, aber auch, ich würde sagen, trotzdem wird in Form der Geräte auch bereits eine Differenz von Traum und Wirklichkeit in Anspruch genommen. Das heißt, auch diese sozusagen maschinengesättigte Empirie des Gehirns, der physiologischen Vorgänge und so weiter, ist bezogen auf den Zugang, den wir ins Auge fassen, eine Verengung und in gewisser Weise eine Naivität, die wir uns so nicht leisten können und wollen. Denn wer sagt, erinnern Sie sich an den kurzen Platon-Dialog, dass die Messungen, die der Neurologe macht, nicht ihrerseits geträumt sind? Also auch dieser Einwand wäre neben der in die Geräte eingebauten Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit ein Einwand, den ein empirischer Neuroforscher nur mit Verweis auf Nichtnormalität der Frage und Behandlungsbedürftigkeit des Kopfes, aus der die Frage kommt, beantworten könnte. Wir gehen also davon aus, über die Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit gibt es nicht einfach wiederum wirkliches Wissen. Das wäre ein Widerspruch in sich. Ein Wirklichkeitsbegriff in Anspruch zu nehmen, der über die Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit Auskunft geben könnte, ohne nicht durchreflektiert zu haben, wo wir uns selbst denn dann wiederum befinden. Wir müssen diese Perspektive zunächst als unmögliche Perspektive betrachten und uns sozusagen auf Augenhöhe mit den Problemen bewegen. Wir können nicht drüber wegfliegen mit Hilfe einer wie immer gearteten Empirie und sagen, das ist jetzt objektiv. Schließlich wählen wir in der Vorlesung viertens auch nicht einfach die Perspektive der Literatur oder der Religion, die ja traditionell auch immer traumkundlich zuständig waren. Wir erzählen also nicht einfach vom Traum und entwerfen, fingieren oder glauben an seine Existenz. Anders als die Literatur interessiert sich die Philosophie für die abstrakte und, wenn man so will, die allgemeine, die verallgemeinerbare Struktur des Traums, auch wenn sie diese nur aus dem verstehenden Vergleichen des Redens über den Traum und aus den wenigen überlieferten und fragwürdigen Spuren für Umgangsweisen mit dem Träumen erschließen kann. Als letzter Punkt, fünftens, ist die Arbeitsweise der Philosophie zwar eng verwoben, aber auch nicht identisch mit der Arbeitsweise der Geschichtswissenschaft. Wie es die Geschichte tut, einfach vergangene Wirklichkeiten zu rekonstruieren und was man in diesen vergangenen Wirklichkeiten vom Traum gedacht hat, auch das würde ja voraussetzen, dass so etwas wie eine Wirklichkeit als etwas im Kern Überhistorisches und Durchgehendes bereits existiert. Genau dies ist aber ja für die Philosophie nicht sicher. Zumindest nicht ohne weiteres. Das heißt, sie fragt auch gemessen am Blickwinkel der Geschichtswissenschaft immer noch einmal nach den Formen dessen, was die Geschichte bereits voraussetzt, wenn die Geschichte Geschichte erzählt. Nämlich, dass man die Geschichte als Geschichte vergangener Wirklichkeiten erzählen kann oder erzählbar machen kann und sollte. Also, diese fünf Unterscheidungsflächen bilden sozusagen den Raum, der alles andere als ein geschlossener Raum ist, in dem wir uns bewegen. Ehe die Zeit zu Ende ist und bevor ich gleich noch einige wenige Sätze darauf verwende, die zentralen Punkte nochmal zusammenzufassen, noch eine kleine Bemerkung zur Technik. Sie haben im kommentierten Vorlesungsverzeichnis gesehen, dass es zu dieser Vorlesung ein ergänzendes E-Learning-Angebot geben wird. Tatsächlich werden wir auf einer Lernplattform, sogenannte Lernplattformen sind eigens präparierte Räume, sagen wir mal, im Netz, die Sie vom PC irgendwo hier in der TUD, also von Arbeitsplätzen aus, oder auch von Ihrem PC zu Hause betreten können via Internet. Wir werden also auf einer solchen Lernplattform Material zu dieser Vorlesung bereitstellen. Konkret soll es sich handeln um eine Art Reader, aber auch die Kurzzusammenfassungen der jeweiligen Vorlesungen werden dann da nochmal abrufbar sein. Und wir haben auch einiges an zusätzlichem Material. Dieses üppige Thema Traum ist einfach so wunderbar, dass wir eine Menge Material gefunden haben und werden das in geeigneter und hoffentlich reizvoller Form in dieser Plattform bereitstellen und sozusagen auch ein bisschen begehbar machen. Dazu plane ich etwa in dem Bereich, wo hier Zwischenbilanz und Diskussion steht, da gibt es mal so eine gewisse Unterbrechung, etwa auf halber Strecke. Ich stelle mir vor, letzte Woche vor Weihnachten, da planen wir nicht nur eine Diskussion hier im Hörsaal, da gibt es also eine Diskussionsphase, was Sie jetzt immer nur so schweigend irgendwie sich in Ihnen aufstaut, bitte aufbewahren, spätestens dann machen wir eine Diskussionssitzung. Wir werden aber, wenn alles klappt, diese Diskussion dann in digitaler Form weiterführen können. Da gibt es dann so Forumsmöglichkeiten, sodass wir im Grunde die Möglichkeit hätten, sagen wir mal so an Weihnachten heran oder ich weiß nicht, wie weit die Leidenschaft trägt, also so in dieser kleinen Pause, die wir da haben, eine ausführlichere virtuelle Diskussion, vielleicht auch zu ein paar Fragestellungen, die sich bis dahin ergeben haben, zu führen. Diese Lernplattform muss jedoch erst neu installiert werden. Die TU hat gerade frisch eine gekauft und wie das bei so frisch installierten digitalen Produkten ist, dauert das eine ganze Weile, bis das klappt. Es soll alles ganz, also deutlich einfacher werden als bei den Zeittheorien beispielsweise. Ganz anderes System. Die Zeittheorien, da gab es auch schon mal so ein digitales Angebot, waren für sie zum Teil sehr schwer erreichbar. Wir haben jetzt also da eine ganz neue Systemlösung, aber sie funktioniert noch nicht und wir hoffen, also das Rechenzentrum, ja. Wir warten jetzt auch mit unserem Team, dass wir unsere Sachen da reinbringen können. Ich vermute, dass das etwa, also spätestens Mitte Dezember, sozusagen eröffnet wird feierlich. Und Sie werden dann dort finden, diese verschiedenen Materialien und dann auch unsere Spezialität. Wir werden versuchen, einige Quellen in dieser Form Audio-Reader, das heißt mit einem akustischen Subtext versehen, bereitzustellen, sodass das mit dem Lesen eine etwas andere und etwas speziellere Angelegenheit wird, also eine Art Audio-Lese-Experiment. Ja, ich melde mich dann, wenn wir werden das jetzt operativ in Gang bringen, ich melde mich, wenn absehbar ist, wann Sie sich da einloggen können, und so wie es aussieht, wird das Verfahren, also angedacht und versprochen, ist eine Möglichkeit, dass Sie sich einfach von sich aus einloggen können. Also mit der Matrikelnummer, die Sie ja alle haben, gekoppelt gibt es sozusagen einen virtuellen Account, den Sie nur aktivieren müssen. Wir brauchen diese ganzen Umstände herumgeben von Listen und so weiter, können wir uns sparen. Nur, im Moment klappt es noch nicht. Ich werde dann Bescheid sagen. So, zum Schluss der Vorlesung, und ich möchte das in Zukunft auch so halten, noch einmal knapp zusammenfassend einige Kernpunkte, von denen die Rede war. Einfach weil unsere Materie auch sehr weich und fließend und kompliziert strukturiert ist. Zentrale Thesen und für das Kommende auch in gewisser Weise blickbildend oder blickbestimmend dieser Einführung sind insgesamt 5 Punkte. Erstens, wir fragen nach dem Traum. Das heißt, wir befassen uns mit einem nur sporadisch in der Philosophie überhaupt behandelten Phänomen. Der Traum fällt auf die Rückseite, die Nachtseite der europäischen Denktradition. Zudem wird in dieser Tradition auch gegen den Traum argumentiert. In vielen philosophischen Texten wird der Traum nicht einfach vergessen, sondern er fungiert als Verwandter der Illusion, der Täuschung, des Trugbildes, geradezu als Gegenspieler des theoretischen und des rationalen Denkens. Zweitens, gleichwohl hat das Thema Traum das europäische Denken immer fasziniert. Dies aber weniger in der Wissenschaft als vielmehr im Alltag, in der lebensnahen Heilkunde und im Bereich der Ethik, der Religion, der Kunst und dann vor allem im Bereich der Literatur hat das Thema Traum seinen Ort, und dort hat es auch eine bunte, eine jetzt aus der Warte des Wissenschaftssystems gesehen, eine sozusagen inoffizielle Tradition. Drittens, mit dem Entstehen der Anthropologie und der den lebenden Menschen erforschenden Wissenschaften, Psychologie, Soziologie, Ethnologie etc., rückt das Träumen im 19. Jahrhundert dann doch in das Untersuchungsfeld der Wissenschaft, und zwar der empirischen Wissenschaft. Der Traum wird bis zu einem gewissen Grade verwissenschaftlicht. Die Physiologie und Psychologie tragen hierzu bei. Für die Theoriebildung stellt vor allem aber Freuds Psychoanalyse als eine regelrechte neue Traumwissenschaft einen wichtigen Einschnitt dar. Viertens, für uns heute ist der Traum dadurch bestimmt, sich von einer Wirklichkeit scharf zu unterscheiden. Nicht allein die Frage nach dem Traum und nach dem historischen Wandel der Auffassungen vom Traum soll daher Gegenstand der Vorlesung sein. Das zentrale philosophische Thema der Vorlesung ist vielmehr die Unterscheidungslinie zwischen Traum und der realen Welt. Und damit ist das zentrale Thema auch das Problem Wirklichkeit. Mit anderen Worten, gefragt werden soll nicht nur nach verschiedenen Theorien des Traums oder nach der Geschichte der Traumtheorien, sondern nach der Art und Weise, in der man in verschiedenen Epochen etwas als einen Traum von etwas anderem unterscheidet das als nicht geträumte Realität, als wirklich, als machtwirklich, als das genau wäre auch zu fragen, gilt. Wie ist die Differenz von Traum und Wachwirklichkeit beschaffen? Wie funktioniert sie? Und welche Funktion hat diese Differenz? Nach dem Traum fragen heißt in diesem Sinne immer auch nach dem zu fragen, was Wirklichkeit heißt. Und fünftens, die Philosophie arbeitet reflexiv, also über Texten denkend vor allem. Sie arbeitet aber auch in der historischen Analyse mit dem Mittel des Vergleichs. In den Blick genommen wird in der Vorlesung daher eine Art Geschichte oder Genealogie, also eine Herkunftsforschung unseres heutigen Verständnisses des Traumes. Genauer sollte man besser sagen, es geht nicht um eine Geschichte des Traums selbst, sondern von Aussagen zum Traum, also von Traumdiskursen. Und weil eine solche Geschichte eben eigentlich nicht eine Geschichte des Traums, sondern eine Geschichte jener Linie sein muss, die den Traum vom Wirklichen trennt und vielleicht auch Traum und Wirkliches konstituiert, geht es in der Vorlesung immer, auch wenn vom Traum die Rede ist, um mehr als um eine Geschichte des Traums. Es ist immer auch ein Stück Geschichte des Wirklichen oder der Wirklichkeit, die wir in der Geschichte des Traums und der Traumtheorie mitlesen. Soweit für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter.